Auf dem südwestlichen Kriegsschauplatz kommen die Franzosen zunächst nicht vorwärts. Der bayerische General Franz von Mercy schlägt am 24. November 1643 den französischen General Guibriant vernichtend bei Tuttlingen. In Frankreich muss nach dem Tode Richelieus zunächst eine innere Hemmung überwunden werden. Dann greifen die Franzosen unter Turenne und Condé, dem Prinzen von Ingien, wieder energisch in den Krieg ein und Mercy muss sich nach heldenmütigen Kämpfen durch den Schwarzwald zurückziehen. Er und der wieder im Kommando stehende Wert besiegen dann Turenne bei Mergentheim, doch fällt Mercy nach einem zweiten durchschrittenen Abwehrtage bei Allerheim. Der geschlagene Franzose muss über den Rhein zurück, kann sich aber Triers bemächtigen. Als starke bayerische Kräfte zur Verstärkung der Kaiserlichen gegen Torstensohn und seinen Nachfolger Wrangel abgerückt sind, greifen die Franzosen 1646 mit unaufhaltsamer Kraft Süddeutschland an. Die Schweden und Turenne vereinigen sich bei Fritzlar und brechen sich in verheerendem Vormarsch bis München Bahn. Das ist für Maximilian, der längst schon den Frieden will und den Kaiser gezwungen hat, bei den Friedensverhandlungen auf den Oberelsass zu verzichten, zu viel. Er schließt zu Ulm mit den drei süddeutschen Reichskreisen Waffenstillstand mit den Franzosen im Frühjahr 1647 ab. Johann von Werth, der mit dem obersten Spork gemeinsam versucht, das bayerische Heer, nach dem Prager Frieden ja ein Reichsheer, zum Kaiser hinüberzuziehen, kann sich, vom Kurfürsten geächtet, bei den Truppen ebenso wenig durchsetzen wie seinerzeit Wallenstein. Er rettet sich nach Böhmen. Als Turenne von der französischen Regierung nach den Niederlanden abgerufen wird, kündigt Maximilian den Waffenstillstand, allerdings nur den Schweden. Auf solche Feinheiten nicht eingehend, fallen die Franzosen im Bunde mit den Schweden verheerend in Bayern ein. Turenne und Wrangel siegen bei Zusmarshausen, wo der tapfere Melander Holzapfel, der neue Führer der katholischen Truppen, fällt. Bis zum Inn wird das Land fürchterlich verheert, der Kurfürst muss nach Salzburg flüchten. Der schwedische General Hans Christoph Graf von Königsmark setzt sich durch Verrat am 26. Juli überraschend in den Besitz des Radschin und der Prager Kleinseite. Mitten im Kampf um die Altstadt, die noch kraftvoll schwedische Stürme abwehrt, erschallt die Nachricht vom Abschluss des Westfälischen Friedens. Lange haben die Diplomaten getagt, in Osnabrück die Schweden und die Evangelischen, in Münster die Katholiken, die Spanier und die Franzosen. Die Verhandlungen wurden erschwert durch die Unnachgiebigkeit gewisser katholischer Vertreter. Die bayerischen Abgesandten werden in dem Bestreben nach einem Frieden auf Kosten des Kaisers und der Spanier vom Bamberger und Würzburger Bischof sowie vom Graf Paris von Lodron, dem Erzbischof von Salzburg, unterstützt. Kaiserlicher Gesandter ist der Graf von Trautmannsdorf. Die Verhandlungen nehmen erst dann ein entscheidendes Tempo an, als sich der Kaiser entschließt, ohne Rücksicht auf die Spanier abzuschließen. Die Bestimmungen des Friedens sind für Deutschland verhängnisvoll genug. Der ausgreifende Planer Richelieu hat gesiegt, die Franzosen haben jetzt endgültig am deutschen Rhein festen Fuß gefasst. Lothringen ist so durchlöchert, dass es ihnen bei nächster Gelegenheit in die Hand fallen muss. Österreich tritt an Frankreich die Stadt Breisach und die unterelsässische Landvogtei, die Landgrafschaft im Ober- und Unterelsass, ein bloßer Titel, den aber die Franzosen weitlich auswerten werden, und den Sundgau ab. Die elsässischen Gebiete und Rechte werden von Frankreich als deutscher Reichsstand erworben, bleiben also Bestandteile des Reiches, wenn sie ihm praktisch auch durch das Gewicht der französischen Macht entfremdet werden. Metz, Toul und Verdun aber gehen in die völlige Hoheit Frankreichs über, sind also aus dem Reich ausgeschieden. Da der Friede von Münster und Osnabrück auch die Selbstständigkeit der Niederlande und der Schweiz festlegt, sind auch diese Gebiete, Quelle und Mündung des Rheins, nunmehr formell vom Reiche abgetrennt. Die Schweden bekommen Vorpommern mit Rügen und einen großen Teil von Hinterpommern mit der Mündung der Oder, also mit dem von ihnen so erstrebten Stettin, außerdem Wismar, die Stifte Bremen und Verden und 5 Millionen Taler zur Ablöhnung der Truppen. Dass Brandenburg den Rest von Hinterpommern mit Kamin erhält, verdankt es nur der holländisch-französischen Vermittlung. Es gewinnt die fruchtbaren Gebiete der Bistümer Minden und Halberstadt und soll nach dem Tode August von Sachsen auch das reiche Erzbistum Magdeburg bekommen. Hessen-Kassel, das unter der Herzoginwitwe Amalia bis zum Schluss an der Seite der Schweden gekämpft, erhält namhafte Gebietsabrundungen. Kursachsen behält die Lausitz. Der Baden-Durlacher, lange ein Flüchtling, wird in sein Land wieder eingesetzt. Bayern erhält die Oberpfalz und die Kurwürde. Karl Ludwig, der Sohn des im Kriege verstorbenen Winterkönigs, bekommt die Rheinpfalz zurück. Für ihn wird eine neue Kurwürde geschaffen, so dass es fortan 8 Kurfürsten gibt. Für den Kirchenbesitz wird das Normaljahr 1624 festgelegt. Damit sind die Protestanten in den kaiserlichen Erblanden erledigt. Die Stifte gehen in das Eigentum ihrer Besitzer über, und zwar endgültig. Durch die Aufnahme der Reformierten in den Religionsfrieden ist die so lange fällige Befriedung in religiöser Beziehung erreicht. In kirchlichen Dingen soll es auf den Reichstagen nur friedliche Vereinbarung, keine Abstimmung geben. In den Stiftslanden bleibt die Bevölkerung bei ihrem Bekenntnis. Die Stadt Breslau sowie die Herzöge von Brieg, Liegnitz, Oels und Münsterberg erhalten die evangelische Religion gesichert, Jauer, Schweidnitz und Glogau das Recht auf je eine Gnadenkirche außerhalb der Mauer. Im Reichskammergericht gibt es nun neben 26 katholischen 24 evangelische Räte. Auch in den Reichshofrat werden Protestanten berufen.